Und es ist verständlich, dass der nach geistiger Nahrung hungernde Teil der Menschheit... Ein Runder schmeckt besser, Jero. Na, nur wer steht mir dann hier dauernd auf der Füße? Mensch, Kerl, wenn ich dich kriege. Ich bin es ja selbst. Dass der nach geistiger Nahrung hungernde Teil der Menschheit sich in Massen zum Radio drängt. Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, ich verbinde Sie jetzt mit Afrika. Mit dem dunklen Erdteil. Mir wird ganz schwarz vor Ohren. Der wilde Stamm der Zulu-Kappern führt jetzt einen Kriegstanz auf.